Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Erfolgreich im Beruf, Expertenrunde bei Pinto. Heute möchte ich über das Thema Lernen bei oder mit Musik sprechen. Erinnern Sie sich auch an die Situation? Ah, mach die Musik aus, du lernst sonst nichts. Stimmt das? Kann man sich bei Musik nicht konzentrieren, beziehungsweise lernt man bei Musik nichts? Oder haben Kinder doch recht? Man kann mit Musik besser lernen. Die Antwort ist, naja, wie immer, nicht so einfach. Musik kann positiv wirken, aber auch den Lernerfolg eher verhindern. Allgemein wird gesagt, dass klassische Musik eher die Konzentration fördert. Das mag für den einen oder anderen stimmen, aber nicht für jeden. Sicher spielt auch die Sympathie oder natürlich auch die Antipathie für eine bestimmte Musikrichtung eine große Rolle. Ich beziehe mich auch hier auf den sogenannten Mozart-Effekt. Nach einer These soll die Musik von Mozart die Intelligenz steigern oder zumindest die Konzentration. Diese These, die in den 90er Jahren an der University of California entwickelt wurde, hat sich so nicht bewahrheitet. Man darf nicht vergessen, dass durch Musik die rechte, also die kreative Gehirnhälfte aktiviert wird und wir beim Lernen eher die linke benutzen. Theoretisch könnte man dadurch das Gelernte besser verinnerlichen, weil beide Gehirnhälften beschäftigt werden. Was passiert, wenn wir ein Lied hören, das uns gefällt? Nun, wir konzentrieren uns auf das Lied. Vielleicht haben wir schöne Erinnerungen im Zusammenhang mit diesem Lied. Also konzentrieren wir uns auf das Lied und schwelgen in Erinnerung. Vielleicht singen wir aber auch mit. Aber auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig, konzentrieren wir uns nicht auf den Lernstoff. Auch bei einem Lied, das wir nicht mögen, das wir unangenehm finden, konzentrieren wir uns auf das Musikstück. Und dabei entstehen sogar negative Gedanken. Gedanken, die wir bei einem Lernprozess nicht haben sollten. Und wieder, wir konzentrieren uns auf die Musik und nicht auf den Lernstoff. Wir kennen ein Lied nicht, die nächste Variante. Aber wir finden die Musik angenehm. Interessant, also konzentrieren wir uns wieder auf das Lied. Heißt das, dass wir also überhaupt keine Musik hören sollten? Nein. Wenn wir Musik hören wollen, sollten wir Musik für uns aussuchen oder für Musik entscheiden, die bei uns weder positive noch negative Gefühle auslösen, wo wir sozusagen im Flow sind. Es gibt Menschen, das darf man nie vergessen, die bei absoluter Stille am besten lernen und bei Geräuschen sich nicht konzentrieren können. Überlegen wir einmal, wann wir in unserem täglichen Leben haben wir wirklich aber Ruhe, wirkliche Ruhe. Naja, sehr selten. Mal haben wir mehr, mal weniger Lärm. Mal ist das Handy, das klingelt, eine SMS, die wir erhalten, Terminerinnerungen, die auf dem Computer uns erscheinen, Autolärm. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sich mit Kopfhörern und angeschalter Musik, oft auch um Hintergrundgeräusche auszublenden, in die Bibliothek setzen, um zu lernen und von sich behaupten, nur so auf diese Art und Weise lernen zu können. Es ist also wie immer eine individuelle Entscheidung bzw. Erfahrung, ob man mit oder ohne Musik besser lernen kann. Probieren Sie es aus. Und bewerten Sie anschließend sehr objektiv Ihren Lernerfolg. Und ob Ihr Lernerfolg von einer bestimmten Musikrichtung abhängt oder vielleicht nur vom Lerninhalt, testen Sie es aus, probieren Sie es aus. Schauen Sie auf meine Website unter Expertenrunde bei Pinto. Da habe ich Ihnen weitere Informationen zum Thema Lernen hinterlegt und auch eine Buchempfehlung. So, das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, Ihnen alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Ihre Ruth Pinto.